Gelobt sei Jesus Christus. Erlaubt mir, verehrte Brüder, im bischöflichen und im priesterlichen Amt, Brüder und Schwestern der religiösen Orden, erlaubt mir, hier anwesende Vertreter des Laienapostolates, dass ich zuerst demjenigen meine Verehrung erweise, zu dessen Grab wir auf diese Pilgerfahrt gekommen sind, hierher nach Fulda, zum Heiligtum eurer Nation. Der heilige Bonifatius, Bischof und Märtyrer, bedeutet den Anfang des Evangeliums und der Kirche in eurem Land. Wir sind heute gekommen, um bei diesem Anfang anzuknüpfen, um uns seinen Dimensionen zu öffnen. Der Anfang bedeutet das Werk Gottes selbst, der sich des Zeugnisses eines Menschen bedient hat, des Zeugnisses von Bonifatius, von seinem Leben und seinem Martyrium. Mit ihm begann gewissermaßen die Geschichte des Christentums in eurem Land. Viele sagen, diese Geschichte neige sich jetzt ihrem Ende zu. Ich sage euch, diese Geschichte des Christentums in eurem Land soll jetzt neu beginnen. Kostbar ist es, dass ich gerade euch, liebe Katholiken, aus den Räten und Verbänden des Laienapostolats das ans Herz legen kann. Ruht nicht aus auf dem Erreichten, sondern wagt mutig, wie Bonifatius, den Anfang, gebt als Freunde Christi den Menschen von heute das Evangelium Gottes und euer eigenes Leben. Wenn die Menschen, gerade die Jugend, ungestüm nach dem Sinn des Lebens fragen, gebt ihr ihnen eine überzeugende, verständliche Antwort. Wenn das Recht auf Leben, wenn die ethischen Grundsätze wahrhaft humaner Kultur bedroht sind, schützt ihr das Recht und die Würde des Menschen. wenn in Bildung und Erziehung ein bloß funktionalistisches, sinnentleertes Menschenbild um sich greift, tretet ihr ein für eine Bildung, die ausgeht vom Menschen als Bild Gottes. Wenn Konsum und Genuss einerseits Angst vor der Grenze des Wachstums, andererseits die Stimmung in der Gesellschaft prägen, entwickelt ihr einen neuen Lebensstil und menschliche Lebensbedingungen, die von der Hoffnung zeugen, die Christus uns schenkt. Schenkt ihr der Frau in unserer Gesellschaft und Kirche jene Bedeutung und jene Beachtung, die sie ihren hohen Auftrag erfüllen lassen, für ein wahrhaft menschliches und christliches Leben. Wenn bei allem Fortschritt der Menschheit auch die Gruppe jener wächst, die in Randsituationen leben oder nicht voll teilhaben an den Früchten der allgemeinen Entwicklung, tretet ihr ein für das Recht und das Glück aller. Seid ihr Vorkämpfer für eine weltumspannende soziale Ordnung, für Freiheit, Gerechtigkeit, Friede. Liebe Brüder und Schwestern, ihr seid mitverantwortlich für die Zukunft unserer Kirche. Seid selber ganz und gar Kirche. Handelt nicht aus Prestige, Egoismus, Eigensinn, sondern seid ein Herz und eine Seele. Fördert mit Nachdruck die Einheit der getrennten Christenheit. Euer Einsatz für die ganze Menschheit, für die dritte Welt, für Europa ist gefordert, damit der neue Anfang gelingt. Was kann ich euch noch? Und was kann ich euch mehr wünschen? Euch, den gegenwärtigen christlichen Generation auf deutschem Boden. Und was könnten wir gemeinsam inniger erbitten, hier an diesem heiligen Ort, dass die nachfolgenden Generationen den Glauben und den Bund bewahren. Dass Christus ihr Weg, ihre Wahrheit und ihr Leben sei, dass sie, diese nachfolgenden Generationen, wie ihr zu diesem Ort kommen mögen, der den Anfang des Werkes Gottes in eurer Heimat bedeutet, dass sie von hier aus die Gegenwart immer neu prägen und eure Frömmigkeit nie vergessen. Amen.